timeline is the story of your life. Die Zeitleiste ist die Geschichte deines Lebens, sagt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. And it has three pieces. Die sogenannte Timeline, die Zeitleiste, ist eine der vielen Neuerungen, die der junge Internetunternehmer auf der Entwicklerkonferenz in San Francisco in dieser Woche vorgestellt hat. Diese Zeitleiste hat drei Teile. Zum einen können alle wichtigen Ereignisse aus dem Leben eines Facebook-Nutzers dort festgehalten werden. Zweitens erscheinen auch alle Apps, also die Anwendungen, die sich ein User auf Facebook zugelegt hat. Und drittens gibt es die Möglichkeit, sich als Mensch und Künstler besser auszudrücken und zu präsentieren. All your stories, all your apps, a new way to express who you are. It's all here. Facebook hat weltweit 750 Millionen Nutzer. Der Markt für das soziale Netzwerk ist nach Ansicht von Experten so ziemlich ausgereizt. Jetzt geht es also darum, den Kontakt mit den Nutzern zu vertiefen. Und was wäre da besser, als sich noch mehr zu vernetzen? This year, we're taking the next step. Dieses Jahr gehen wir einen Schritt weiter, sagt Zuckerberg. Wir machen es möglich, dass ihr euch mit allem und jedem verknüpfen könnt, und zwar genauso, wie ihr es wollt. You don't have to like a movie. You can just watch a movie. Bislang mussten Nutzer immer auf den Gefällt-mir-Knopf klicken, um etwas zu sehen und lesen, was ihnen von Freunden geschickt wurde. Ab sofort kann man sich aber gleich auf die Seite der Freunde begeben, um zu sehen, welche Musik sie gerade hören oder welchen Film sie gerade schauen. Über eine neue Anwendung kann jeder sofort die Möglichkeit bekommen, zu hören, zu sehen oder zu lesen, womit sich die Freunde gerade beschäftigen. And we think that this is going to make it so that you can make an order of magnitude more connections than you could before. Was viele Kritiker als einen Schritt zum gläsernen Menschen bemängeln, sieht Mark Zuckerberg als das Coolste an, was Facebook zu bieten hat. This is actually one of the coolest parts of the whole product. Right? I mean, being able to click on someone's music and play it is a great experience. In der Lage zu sein, die Musik von jemandem anzuklicken und sie abzuspielen, ist eine tolle Eigenschaft. Aber zu wissen, dass du einem Freund geholfen hast, etwas Neues zu entdecken, oder zu wissen, dass ihr womöglich einen ähnlichen Musikgeschmack habt, das ist super. Super auch für Firmen wie Hulu, Netflix und Spotify, mit denen Facebook neuerdings Partnerschaften eingeht. Anders als Amazon oder Apple, die ihren Kunden Musik, Bücher oder Filme verkaufen, funktioniert Facebook nämlich als eine Art Gatekeeper. Es gibt Empfehlungen für Produkte. Wenn sich meine Freunde bei Spotify eine gewisse Musik zulegen oder auf Netflix einen Film anschauen, dann ist das im Grunde auch eine Art Kaufempfehlung für mich. Und diese Infos lassen sich Werbefirmen teuer bezahlen. So by looking at patterns in your friend's activity, wenn ihr euch anschaut, was eure Freunde gerade machen, könnt ihr wirklich interessante Dinge entdecken. Das sind reibungslose Erfahrungen und es passiert in Echtzeit. Ihr erkennt also das Verhaltensmuster eurer Freunde. Was bedeutet das also im Klartext? Facebook wird wegen der totalen Vernetzung von Freunden und Firmen noch komplexer und noch komplizierter. Die Nutzer von Facebook verlieren zudem den Überblick, wer sie gerade beobachtet. Sie werden also noch transparenter und noch einsehbarer. Und die Werbeindustrie? Die kann in Zukunft noch besser entscheiden, wem sie welche Werbung auf die Seite stellt. Facebook entwickelt sich zum Konsumkatalysator. Da klingeln mal wieder die Kassen.